Die BBC trug, sozusagen, die Hauptlast im alliierten Ätherkrieg über und um Deutschland. Das Ergebnis ist nicht messbar. Vielleicht wurde der Krieg um ein paar Tage verkürzt. Vielleicht auch nur um ein paar Stunden. Wenige direkte Effekte sind beweisbar, jedoch ohne strategischen Belang. Nachweisbar sind die juristischen Folgen für Schwarzhörer im Dritten Reich. Walter Klingler. Die Strafverfolgungsmaßnahmen hatten eine einschüchternde Wirkung. Sie wurden mit aller Schärfe durchgesetzt. Allein in den ersten 4 Monaten des Krieges, also im letzten Quartal 1939, wurden auf der Grundlage der Verordnung 1100 Verhaftungen durch die Sicherheitsorgane vorgenommen. In der Hälfte der Fälle erfolgte Strafantrag. In der ersten Hälfte des Jahres 1940 waren es 2370 Verhaftungen mit 1166 folgenden Strafanträgen. Die Zahl der Verurteilungen blieb nur wenig hinter diesen Zahlen zurück. 1939 waren es 36, von 1940 bis 1943 3414. Für das Jahr 1944 und die letzten Kriegsmonate im Jahr 1945 liegen keine Zahlen vor. Insgesamt dürften im Krieg 4.000 bis 6.000 Personen aufgrund dieser Verordnung verurteilt worden sein. Aus anfänglich eher kürzeren Gefängnisstrafen wurden dabei im Kriegsverlauf zunehmend längere, Zuchthausstrafen wurden zahlreicher und Mitte 1941 kam es zum ersten Todesurteil nach § 2 der Verordnung. Trotz aller Strafverfolgungsmaßnahmen haben nach Schätzungen, exakte Zählungen liegen verständlicherweise nicht vor, mit Sicherheit mindestens mehrere Millionen Deutsche im Zweiten Weltkrieg zumindest unregelmäßig gegnerische und neutrale Sender abgehört und damit gegen die Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen verstoßen. Der Wunsch, besser informiert zu sein, mehr zu wissen, hatte für sie einen höheren Stellenwert als die Angst vor Verfolgungsmaßnahmen im Rahmen der Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen. Soldatensender Calais, angeschlossen der deutschen Kurzwellensender Atlantik mit dem Kameradschaftsdienst für die Luftwaffe. Wir senden die Luftwaffennachrichten, machen Musik und berichten abschließend über die Mobilisierung des Nichts bei der Luftwaffe. Bleibt noch zu berichten über die britischen Schwarz- und Grausender. Grau war wohl die britische Palestine Broadcasting Station, die den Lanzern von Rommels Afrika-Korps in der libyschen Wüste deutsche Lieder vorspielte und die Texte trickreich veränderte. Schwarz und Grau waren die Sender von Sefton Delmas Propagandatruppe in London, um Gustav Siegfried I und wie sie alle hießen. Sie hatten überhaupt nichts mit der BBC zu tun, sondern waren Geheimdienstsender, die subversiv so taten, als wären sie deutsche Sender, etwa der deutsche Soldatensender Calais. Sefton Delmas hat sie genau beschrieben in seinen Memoiren und erst kürzlich wieder Alec Howe, der Meisterfälscher und einer der letzten Überlebenden der Gruppe. Beschreibung des britischen, aber angeblich deutschen Kurzwellensenders Atlantik in einer Geschichte des Seekriegs. Zu dem wohl ausgefallensten Mittel, das die britische Admiralität im Kampf um den Atlantik einsetzt, gehört der Sender Atlantik. Am 22. März 1943 eröffnet das Studio von Milton Bryant bei London mit einer schrillen Pfeifmelodie seine erste Sendung. In der Regel wendet sich der Sender an ein bestimmtes U-Boot, das sich nach Angaben der Admiralität gerade auf Feindfahrt befindet. Der Funker eines U-Bootes berichtet später seinem Vernehmungsoffizier: Wir liefen unter den üblichen Vorsichts- und Geheimhaltungsmaßnahmen aus. Absolute Funkstille. Aber kaum waren wir 2 Tage auf See, als der Atlantik-Sender uns direkt ansprach und ein Wunschkonzert für uns spielte. Ich kann Ihnen sagen, das ist ein äußerst ungemütliches Gefühl, wenn man merkt, dass man so beobachtet wird. Und dass der Feind genau weiß, wo man sich befindet. Die wichtigsten Informationen liefert das deutsche Nachrichtenbüro DNB selbst. Über einen Fernschreiber, den der Londoner DNB-Korrespondent bei Kriegsausbruch hat stehen lassen, bekommen die Redakteure des Atlantik-Senders zu gleicher Zeit wie ihre deutschen Kollegen bei Presse und Rundfunk alle aus Deutschland stammenden Pressemeldungen. Und gerade diese Berichte sollen die Hörer überzeugen, dass es sich um einen echten deutschen Sender handelt. Daneben haben Geheimagenten des Nachrichtendienstes der britischen Admiralität in deutschen U-Boot-Stützpunkten die Order, selbst Ergebnisse der Fußballspiele zwischen einzelnen U-Boot-Mannschaften sofort per Funk zu melden. So ist es dem Atlantiksender möglich, bereits wenige Stunden nach Spielende genaue Einzelheiten bekannt zu geben. Der Sender besitzt sogar ein deutsches Wehrmachtsorchester, Dirigent Harry Zeisel, das in Nordafrika samt der ganzen Ausstattung in Gefangenschaft geraten ist. Erhalten geblieben sind nur die Sendungen des 29. April 1945. Sie stehen hier im Auszug statt einer weiteren abendfüllenden Geschichte für das Ende des antifaschistischen Ätherkriegs 1945. Achtung, wir übermitteln jetzt eine wichtige Anweisung für U-Boot-Fahrer auf See, die Schluss machen und sich dem Feind ergeben wollen. Ein U-Boot macht Schluss, indem es folgendes Manöver ausführt, das vom Feind als Zeichen der Aufgabe anerkannt wird. Erstens, auftauchen und sofort auf Stopp gehen. Zweitens, beim Auftauchen beide Seerohre, Schnorchel, Funkpfeiler und Funkmessspiegel ausfahren. Drittens, am Funkpfeiler weiße Flagge setzen. Viertens, keine FT benutzen und Bordflak in den Halterungen lassen. Fünftens, mindestens 35 Mann auf Brücke und Wintergarten antreten. Wenn die Wetterlage erlaubt, Besatzung mit Schlauchbooten an Oberdeck. Bei Nacht zusätzlich mit Handscheinwerfer eigenes Boot beleuchten. An diesem Manöver erkennt der Feind, dass das U-Boot Schluss machen will und greift nicht an. Kameraden, wir haben eben noch mal durchgegeben, wie U-Bootsbesatzungen aus dem Schwindel rauskommen können. Wir können nur hoffen, dass möglichst viele noch von diesen Anweisungen Gebrauch machen, damit nicht noch Kameraden ums Leben kommen, 6 Minuten nach 12, denn so weit sind wir doch. Ob jetzt ein paar Stunden früher oder später offiziell das Ganze halt geblasen wird, das macht ja keinen Unterschied. Der Krieg ist vorbei. Rund 610 U-Boote haben wir verloren bei dem Schwindeln. Jetzt wollen wir wenigstens dafür sorgen, dass sich die Zahl jetzt nicht noch unnötig erhöht. Wir haben uns bei der KM mit einigem Recht immer eingebildet, wir sind besonders tüchtige Leute. Tüchtige Leute werden jetzt gebraucht. Und zwar für bessere Beschäftigungen wie U-Bootsfahren. Nämlich für den Wiederaufbau. Den friedlichen Wiederaufbau auf den Trümmern, die uns die Führung hinterlassen hat.